Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Stunde der Akademie und begrüße genauso herzlich Heiner Müller, den zu hören, zu sehen und zu befragen Sie hierher gekommen sind. Heiner Müller, wie Sie wissen, ist seit der letzten Zuwahl ordentliches Mitglied der Akademie der Künste der DDR und es ist so eine Art Brauch in diesem Haus, dass die neu dazugekommenen Mitglieder, natürlich nicht nur Sie, sich in dieser Veranstaltungsreihe vorstellen, sozusagen öffentlich guten Tag sagen in diesem Haus, und er ist heute dran und wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres Volker Braun, Günter Görlich und Werner Mittenzwei auch für diese Veranstaltungsreihe gewinnen können. Wir stellen uns das so vor, dass Heiner Müller etwa eine Stunde lang lesen wird, dann wollen wir eine nicht so ausgedehnte Pause machen von etwa 10 Minuten und danach ist Gelegenheit zu einem Gespräch. Heiner Müller. Ich möchte lesen aus dem Stück Germania, Tod in Berlin. Das ist eines der wenigen in der DDR noch nicht gespielten und publizierten Stücke von mir. Und das Berliner Ensemble bemüht sich um eine Aufführung. Die Straße 1, Berlin 1918. Mann, das war der Krieg, den Arm hat er behalten. Frau, du bist heraus, Mann, alles ist beim Alten. Kinder, es gibt Brot, der Vater ist zurück. Mann, wenn uns das Brot gehört und die Fabrik. Der Mann geht ab, dunkel. Stimme, das ist der Generalstreik. Kinder, Bäcker. In seiner Ladentür erscheint überlebensgroß der Bäcker. Kinder, Brot. Bäcker, mein Brot wächst nicht vom Himmel. Habt ihr Geld? Kein Geld, kein Hunger. Ist es meine Welt? Fernes Schießen. Stimme, das ist die Revolution. Der Bäcker schließt sehr schnell seinen Laden. Kinder, he, Bäcker. Sie spielen Schießen. Tod. Kinder laufen in die Richtung, in der geschossen wird. Auftritt der Schilderverteiler, ebenfalls überlebensgroß mit Schildern. Auf den Schildern steht nieder mit Spartakus. Schilderverteiler. Was da gebraut wird, ist nicht euer Bier. Ein Mann, ein Groschen. 4 mal 1 macht 4. Wenn ihr mein Schild durch eure Straße tragt, es ist für Deutschland, wenn euch einer fragt. Kind 1, ich gehe nicht mit, mein Vater ist dabei. Schilderverteiler. Nummer 1 ist satt. 4 weniger 1 macht 3. Er steckt einen Groschen weg. Kind 1, mein Hunger ist's, der mitgeht, ich bin's nicht. Schilderverteiler, der oder du, hat er nur dein Gesicht. Kinder demonstrieren mit den Schildern, schießen aus. Eine andere Stimme, Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Licht, der Bäcker macht seinen Laden wieder auf, die Kinder treten zum Schilderverteiler und halten die Hände auf. Schilderverteiler, was wollt ihr? Kinder, den Groschen. Schilderverteiler, was kriegt der Hund, wenn er bellt? Lacht, in seiner Ladentür steht der Bäcker und stimmt in das Lachen ein. Lachen weiter nach dem Vorhang. Die Straße 2, Berlin 1949. Lautsprecherstimme. Es lebe die Deutsche Demokratische Republik, der erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden. Beifall aus dem Lautsprecher. Mann, der Russenstaat. Ein anderer schlägt ihn nieder, merkt ihr den Tag. Der Mann steht auf, blutig, und du. Taumelt weg. Es gibt noch Bäume, Äste dran in Deutschland. Wir sehen uns wieder, Russe, wenn du hängst. Stimmen. Haltet den Hetzer. Halt ihn. Wo? Da. Weg. alter Mann mit Kind auf dem Rücken. Hier haben wir Berlin, der Kaiserhure, die Fetzen vom Kartoffelbauch gerissen, den Preußenflitter von der leeren Brust. Die Kaiserhure war Proletenbraut für eine Nacht nackt im Novemberschnee. Von Hunger aufgeschwemmt, vom Generalstreik gerüttelt, mit Proletenblut gewaschen. Wir standen wieder hier im Januar drauf. Der Nebel stieg, die Hand vor am Gewehr. Der Schnee fiel 7 Stunden ohne Aufhören. Die Bonzen saßen warm im Schloss, berieten. Wir warteten im Schnee, der weiß wie nie kam, von keinem Rauch, aus keinem Schlot geschwärzt. Wir wurden weniger. In der 8. Stunde schmiss der und jener sein Gewehr weg, ging. Im Schloss die Bonzen ritten auf den Stühlen und stimmten Karl und Rosa an die Wand. Wir schlugen die Gewehre an den Bordstein, krochen zurück in unsere Mauerlöcher und rollten unseren Himmel wieder ein. Er zeigt, der Präsident, ein Arbeiter wie wir. Stimme 1, ein Arbeiter wie wir, wo ist mein Schloss? Stimme 2, die kennen ihre eigene Mutter nicht mehr. Ein Arm, viel lasst ihr euch gefallen. Mann 1 und nicht von jedem. Pause. Ein Arm, seid ihr noch Deutsche? Mann 2, hast du einen Arm zu viel? Pause. Ein Arm, Smolensk, Kamerad. Das nächste Mal besser. Pause. Mann 3, es ist der Kopf, der hat einen Kopf zu viel. Mann 2, komischer Vogel. Mann 3, der sucht einen Käfig. Mann 1, Glück muss man haben. Vogel, du hast Glück. Da geht ein Käfig, der sucht einen Vogel. Ein Arm geht ab, ein Staubmantel tritt auf. Staubmantel, wo ist der hin? Mann 1, wer? Mann 2, war hier jemand? Mann 3, niemand. Staubmantel ab, Windjacken auf Fahrrädern. Windjacke 1, das macht sich breit. Fußgänger, gibt's was ohne? Mann, Staatsfeiertag, Sohn, hast du was dagegen? Windjacke 1, was für ein Staat? Mann 2, nicht deiner. Windjacke 2, merkst du was von einem Staat hier? Er reißt eine Fahne ab und tanzt darauf. 2 Staubmäntel treten auf. Der Mann, die sind blau. Staubmäntel reißen den Windjacken die Windjacken auf, Flugblätter fallen heraus, davon. Führen die Windjacken ab, 2 Herren mit Koffern. Herr 1, hören Sie das Gras wachsen? Das ist die Steppe. Die Steppe kommt. Das kitzelt die Fußsohlen. Sehen Sie meine Schuhe, grün. Schnell, ehe das Gras uns einholt. Vorbei, 3 Huren, ein Zuhälter. Zuhälter, die Straße voll Kunden, warum arbeitet ihr nicht? Hure 1, Staatsfeiertag, Süßer. Zuhälter, gefickt wird unter jeder Regierung. Hure 2, bei mir nicht mehr lange, vorm Frühjahr springe ich ab. Zuhälter will sie schlagen. Hure 1, Polente, Zuhälter ab, die Huren lachen. Hure 1, den Dicken nehme ich noch aus. Eine Strumpffabrik in Sachsen. Lange macht er nicht mehr, hat schon 3-mal die Volkskontrolle gehabt. Die Gemahlin wird auch renitent. Einen Nerz will ich noch herausschlagen. Hure 3, höhnisch, den will ich sehen. Hure 1, der Blonde vom Revier hat mir gesagt, er muss mich heiraten, wenn ich nicht bald von der Straße bin, damit er mich aus dem Bericht hat. Singt, es war einmal ein treuer Husar. Hure 3, heiraten, einen Bullen. Hure 1, der Blonde gefällt mir. Hure 3, das ist das Letzte, spuckt aus. Hure 1, du hast es nötig, auf dem Strich seit 71. Hure 3, Aas. Hure 1, nach dir. Prügeln sich, ein Polizist tritt auf. Polizist, Streit, meine Damen. Hure 3, keine Spur, Herr Kommissar. Hure 1, Sie müssen uns verwechselt haben. Hure 2, sind's die Augen, geht zur Ansorg. Polizist ab. Hure 3, die sind überall, ich gehe zum Kudamm. Hure 1, die warten auf dich, du Skelett. Hure 3, die Fresse zerkratzt sich dir. Ein Polizist geht vorbei, Hure 3 und 2 gehen. Hure 2, gehst du nicht mit? Hure 1, ich bleib, mir gefällt's hier. Hure 3 und 2 ab, ein Betrunkener. Betrunkener singt, Waldeslust, he Puppe. Junger Mann, lass die Frau los. Betrunkener torkelt weiter, oh wie einsam schlägt die Brust. Junger Mann, gehen wir zusammen? Hure 1, heute ist Feiertag, heute gehe ich allein. Brandenburgisches Konzert 1. Manege, 2 Clowns. Clown 1. Ich bin der König von Preußen. Ich habe mir ein Schloss gebaut in dieser schönen Gegend, weil sie mir gefällt und damit ich meinem Volk besser dienen kann. Denn ich habe Hämorrhoiden und das Rheuma von den Kriegen, die ich führen musste, in Schlesien, Böhmen und Sachsen für die Ehre Preußens und die sehr berühmt sind. Clown 2. Ich will auch König von Preußen sein. Clown 1. Du bist der Müller von Potsdam. Clown 2. Habe ich auch Hämorrhoiden? Clown 1. Hast du meine Schlachten geschlagen? Clown 2. Schweigt, eingeschüchtert. Clown 1. Deine Mühle steht neben meinem Schloss. Sie klappert den ganzen Tag. Da stört sie mich natürlich beim Regieren und beim Flötespielen, das ich sehr liebe und in dem ich ein Meister bin. Clown 2. Mich stört sie nicht. Ich kann auch Flöte spielen. Er greift sich an die Hose. Clown 1. Ich spiele nur ernste Musik. Ich kann mir natürlich in einer anderen Gegend ein anderes Schloss bauen. Schließlich bin ich der König von Preußen. Ich brauche zum Beispiel nur England zu erobern, was für mich eine Kleinigkeit wäre, wie du zugeben wirst. Und ich kann mein Schloss in England bauen. Aber ich will es hier in meinem lieben Preußen, in dieser Gegend, die mir so sehr gefällt. Clown 2. Das ist meine Mühle. Ich lasse mir meine Mühle nicht wegnehmen. Wenn ich meine Mühle nicht behalten darf, spiele ich nicht mit. Clown 1. Das ist gut. Ich habe mich nämlich entschlossen, gewissen Gerüchten entgegenzutreten, die meine Feinde über mich verbreitet haben, weil mein Ruhm sie nicht schlafen lässt, indem ich der Welt ein Beispiel gebe. Denn ich spreche Französisch und bin sehr aufgeklärt. Clown 2. Schlau. Wie kommt das Kind in den Bauch? Das ist einfach, aber wie kommt es nicht in den Bauch? Clown 1, das ist eine philosophische Frage. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich bin der erste Diener meines Staates. Clown 2 lässt die Hosen herunter. Mein Staat ist größer als deiner. Machst du es mit der rechten oder mit der linken Hand? Clown 1, das geht dich gar nichts an. Zieh deine Hose wieder hoch oder ich rufe den Sprechstallmeister. Clown 2 greift sich erschrocken an den Hintern und zieht schnell die Hose wieder hoch. Clown 1, in der Politik verstehe ich keinen Spaß. Ich bin der erste Diener meines Staates. Clown 2 lacht und hält sich erschrocken die Hand vor den Mund. Clown 1, darum, wenn es mir auch das Herz bricht, und es wird mir das Herz brechen, ich weiß es bestimmt, werde ich zu dir gehen, der König von Preußen, zu dem Müller von Potsdam, und dir den Befehl geben, dass du deine Mühle anderswo aufstellen sollst, weil sie mich beim Regieren stört und beim Flötespielen. Aber du wirst dich nicht einschüchtern lassen, sondern mir entgegentreten als ein deutscher Mann und mir ins Gesicht sagen, dass du einen Gewerbeschein hast und eine Baugenehmigung und dass du deine Mühle nicht woanders aufstellen willst. Und wenn ich dreimal der König von Preußen bin, weil es noch Richter in Berlin gibt, und deine Mühle wird stehen bleiben neben meinem Schloss, obwohl sie den ganzen Tag klappert und meine Regierung stört, für die ich die äußerste Konzentration brauche, weil ich alles allein machen muss. Denn in Preußen pisst kein Hund ohne meine ausdrückliche Erlaubnis und ich bin ein Tierfreund. So wie mein Flötenspiel, das ich sehr liebe und in dem ich ein Meister bin, aber ein König ist kein Mensch, sondern der erste Diener seines Staates. Clown 2 lacht und hält sich erschrocken die Hand vor den Mund. Und wenn es ihm das Herz bricht, und es wird mir das Herz brechen, ich weiß es bestimmt. Clown 1 weint. Hast du dir alles gemerkt? Clown 2, der Löwe. Ein Löwe tritt auf. Clown 2 hängt sich an ein Trapez, das vom Schnürboden herunterkommt. Clown 1 hängt sich an Clown 2 und klettert an ihm hoch. Clown 2 ist kitzlig und lässt von Lachkrämpfen geschüttelt das Trapez los. Sie fallen auf den Löwen, der in zwei Teile zerbricht, die nach verschiedenen Seiten abgehen. Das Trapez verschwindet im Schnürboden. Clown 1, jetzt haben wir den Löwen kaputt gemacht. Clown 2, du hast den Löwen kaputt gemacht. Clown 1, du hast losgelassen. Clown 2, weil du mich gekitzelt hast. Pause, Clown 1 denkt. Clown 1, wir sagen einfach, der Löwe war nicht hier. Clown 2, sie werden uns nicht glauben. Pause, Clown 1 denkt. Clown 1, wir sagen, es gibt gar keine Löwen. Clown 2, ja, das ist gut. Clown 1, jetzt fangen wir an. Clown 2, und wo ist meine Mühle? Clown 1, du musst sie dir eben vorstellen. Ich muss mir mein Schloss auch vorstellen. Hast du keine Fantasie? Clown 2, nein. Ich weiß, wie ich es mache. Ich werde den Müller spielen und die Mühle. Clown 1, das gilt nicht. Eine Mühle kann jeder spielen, aber wie soll ich mein Schloss spielen? Ein Schloss kann man sich nur vorstellen. Clown 2, dafür ist es auch viel schöner. Clown 1 strahlt, ja, das ist wahr. Auftritt Direktor mit Peitsche. Direktor, was habt ihr mit dem Löwen gemacht? Clown 2 stellt sich hinter Clown 1. Clown 1 und 2, es gibt keine Löwen. Dem Direktor fällt die Kinnlade herunter, er hebt sie auf und geht sich scheu umblickend ab. Clown 1, jetzt fangen wir an. Zuerst kommt das Regieren. Wo ist mein Stuhl? Stuhl vom Schnürboden. Clown 1 will sich setzen, Clown 2 schleicht sich hinter ihn, zieht den Stuhl weg. Clown 1 setzt sich nicht, richtet sich wieder auf. Clown 1, halt, wir haben etwas vergessen, mein Windspiel. Ohne mein Windspiel kann ich nicht regieren. Clown 2, dein Windspiel? Clown 1, ja, wo ist mein Windspiel? Ein Hund vom Schnürboden. Clown 2, haha, das soll ein Windspiel sein, das ist ja ein Hund. Clown 1, streng, ein Windspiel ist ein Hund. Der Stuhl steht zu weit hinten. Clown 2, du stehst zu weit vorn. Clown 1, ja, der Stuhl steht zu weit hinten und ich stehe zu weit vorn. Clown 2, ich weiß, was wir machen. Du gehst nach hinten und ich trage den Stuhl nach vorn. Clown 1, ja, das ist gut. Sie tun es. Clown 1, jetzt steht der Stuhl zu weit vorn und ich stehe zu weit hinten. Clown 2, wir haben es falsch gemacht. Ich muss den Stuhl nach hinten tragen und du musst nach vorn gehen. Clown 1, ja, der Stuhl verschwindet im Schnürboden. Clown 1, der Stuhl ist weg. Clown 2, ja, ich sehe ihn auch nicht mehr. Clown 1, ich werde mich auf dich setzen, du bist mein Stuhl. Clown 2, und wer ist die Mühle? Clown 1, eins nach dem anderen. Clown 2 lässt sich auf Hände und Knie nieder, Clown 1 setzt sich auf ihn. Clown 1, jetzt regiere ich und du musst klappern. Clown 2 steht auf, Clown 1 fällt um. Clown 1, du kannst nicht einfach aufstehen, während ich regiere. Clown 2, jetzt bin ich die Mühle, du musst dir den Stuhl eben vorstellen. Clown 1, ja. Clown 1 setzt sich in die Luft. Clown 2, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Clown 1, länger kann ich mir den Stuhl nicht vorstellen. Clown 2, warum regierst du nicht im Stehen? Clown 1, das geht nicht. Ich glaube, ich höre auf mit dem Regieren, es ist zu schwer. Wir machen jetzt das Flötenspiel. Clown 2, spielen wir mit meiner Flöte oder spielen wir mit deiner Flöte? Ich weiß, wie wir es machen. Du spielst mit meiner Flöte und ich spiele mit deiner Flöte. Clown 1, du hast keine Flöte, du bist der Müller von Potsdam. Fang an. Clown 2, ich bin der Müller von Potsdam. Der König von Preußen ist mein Nachbar. Meine Mühle steht neben seinem Schloss. Ich habe gehört, dass meine Mühle den König von Preußen beim Regieren stört und beim Flötespielen, weil sie den ganzen Tag klappert. Und er will zu mir kommen, der König von Preußen, zu dem Müller von Potsdam und mir den Befehl geben, dass ich meine Mühle woanders aufstellen soll. Aber da kommt er bei mir an den Richtigen. Ich habe nämlich einen Gewerbeschein und eine Baugenehmigung habe ich auch. Jawohl. Clown 1 applaudiert. Der soll nur kommen, der Arschficker mit seinem Windspiel und mit seinem Krückstock. Ich werde ihm zeigen, was eine Harke ist. Es gibt noch Richter in Berlin. Jawohl. Clown 1 applaudiert. Ich werde sein Windspiel durch den Wolf drehen und aus seiner Krücke Kleinholz machen. Clown 1 applaudiert. Ich werde ihm den Arsch aufreißen. Ich bin ein deutscher Mann, jawohl. Clown 1 applaudiert. Was heißt hier König? Regieren kann jeder. Clown 1, halt, du musst auf dem Boden der Legalität bleiben. Clown 2, was ist das? Clown 1, das ist französisch und heißt Schuttabladen verboten. Jetzt kommt mein Auftritt. Clown 1 fällt über seinen Krückstock auf die Nase. Clown 2, trittst du immer mit der Nase auf? Clown 1, ich bin der König von Preußen. Mein Schloss steht neben deiner Mühle und ich befehle dir, Müller von Potsdam, deine Mühle anderswo aufzustellen, weil sie den ganzen Tag klappert, was mich beim Regieren und beim Flötespielen stört. Clown 2, ich bin der Müller von Potsdam. Seine Knie fangen an zu schlottern. Er versucht, sie mit den Händen festzuhalten. Ich bin ein deutscher Mann. Er fällt um, steht wieder auf vor dem drohenden Krückstock, fällt wieder um. Clown 1 mit erhobener Krücke. Wenn du jetzt nicht deine Rolle spielst, sage ich dem Direktor, dass du den Löwen kaputt gemacht hast. Ich kenne dich, das machst du nur, weil du mich vor den Leuten blamieren willst, aus Bosheit. Clown 2 steht wieder auf und fällt wieder um. Auf Händen und Knien, bestimmt nicht, ich gebe mir wirklich Mühe. Siehst du, wie ich schwitze, es kommt einfach über mich. Ich kann nichts dagegen tun, es haut mir die Beine weg, es kommt von innen, es ist eine Naturgewalt. Clown 1, böse, ich werde dir zeigen, was eine Naturgewalt ist, schlägt ihn. Ich bin der erste Diener meines Staates. Clown 2 leckt an dem Krückstock und fängt an, ihn aufzuessen. Den Stock essend richtet er sich an ihm auf, bis er stocksteif dasteht. Marschmusik, die in Schlachtendonner übergeht. Der Bühnenhintergrund öffnet sich vor einem Feuer, aus dem Sprechblasen aufsteigen. Jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos. Und in das Clown 2 im Paradeschritt hineinmarschiert. Clown 1, ich hatte es mir eigentlich anders vorgestellt, weil ich Französisch spreche und sehr aufgeklärt bin, aber so geht es natürlich auch. Der Hund ebenfalls im Paradeschritt folgt Clown 2. Clown 1 zu dem Hund, et tu, Brute. Brandenburgisches Konzert 2. Schloss, kaltes Buffet, ein Empirestuhl, im Hintergrund Gesang, als das Kraftwerk wurde Volkes eigen. Ein Genosse stellt vor, das ist der Maurer von der Stalinallee, Held der Arbeit seit heute. Nimm Kaviar, Genosse, den kriegst du nur hier. Du hast ihn bezahlt mit der Stalinallee. Er hat Friedrich den Einzigen von Berlin nach Potsdam kommandiert, weil der uns in der Sonne stand unter den Linden. Mit 4 Mann für 3-mal weniger Geld, als von den Experten aus dem West vorgesehen war und in Weltbestzeit. Am kalten Buffet ist er neu. Was willst du, wenn wir Kohlsuppe löffeln mit der Bevölkerung, machen sie Hackfleisch aus uns. Hier ist Deutschland, Genossen. Diktatur des Proletariats auch in der Küche. Essen ist Parteiarbeit, der Rote ist besser. Ab der Maurer mit Kopfverband ist Auftritt der Präsident. Präsident, das ist dein Tag, Genosse. Du siehst aus, als ob er dir zu lang wäre. Der Maurer, lang genug. Präsident, dein Kopf. Maurer, das ist der Dank der Arbeiterklasse. Sie wollten mich zum Denkmal umarbeiten. Das Material kam aus dem 4. Stock. Und wenn ihr mir noch einen Orden anhängt, könnt ihr mich als Ersatzmann aufstellen, nächstens unter den Linden für den alten Fritz. Präsident, die Steine, die Sie auf uns schmeißen heute, Genosse, passen morgen in die Wand. Was liegt dir sonst im Magen? Maurer, das kalte Buffet. Präsident, du wirst dich dran gewöhnen müssen, ich hab's auch gelernt. Ein Genosse, Präsident, die Künstler warten. Präsident, ich muss auf den Laufsteg. Ab Musik, brandenburgisches Konzert. Maurer setzt sich auf den Empirestuhl. Maurer, das ist der richtige Stuhl für meinen Hintern. Friedrich II. Von Preußen als Vampir. Friedrich II. Will er nicht aufstehen, Kerl, vor seinem König? Maurer, ich hab gedacht, der passt auf keinen Stuhl mehr. Ich zeig dir, wo Gott wohnt. Geht auf Friedrich II. Los, der schlägt ihn mit der Krücke. Mauer, he, das ist mein Kreuz. Er zerbricht die Krücke überm Knie. Friedrich II. Geht ihn von hinten an. Der Mauer, bei mir bist du verkehrt, fick deinen Hund. Schüttelt ihn ab. Friedrich II. Geht ihm an die Kehle. Der Mauer, hast du noch Durst, du Vieh, geh Wasser saufen. Kampf. Auftritt ein Genosse mit Tablett. Friedrich II. Verschwindet. Der Genosse, das schickt der Präsident, Bier und Kotelett. Damit du dir den Magen nicht verdirbst, ehe du dich dran gewöhnt hast am kalten Buffet. Der Maurer isst das Kotelett und trinkt das Bier. Hommage an Stalin 1. Schnee, Schlachtlärm, drei Soldaten. Ihre Körper sind nicht mehr vollständig. Auftritt im Schneetreiben ein junger Soldat. Soldat 1, da kommt Nachschub. Soldat 2, er hat noch alles. Soldat 3, wer ist dran? Soldat 1, ich. Soldat 2, woher, Kamerad? Junger Soldat aus der Schlacht. Soldat 3, wohin, Kamerad? Junger Soldat, wo keine Schlacht ist. Soldat 1, deine Hand, Kamerad. Reißt ihm den Arm aus. Der junge Soldat schreit, die Toten lachen und fangen an, den Arm abzunagen. Soldat 3, den Arm anbietend, hast du keinen Hunger? Der junge Soldat verdeckt sein Gesicht mit der verbliebenen Hand. Soldat 1, das nächste Mal bist du dran. Der Kessel hat für alle Fleisch. Stimmen, vive l'Empereur, es lebe der Kaiser. Soldat 1, das ist Napoleon. Er kommt jede dritte Nacht. Napoleon geht vorbei, er ist bleich und dick. Er schleift einen Soldaten seiner großen Armee an den Füßen hinter sich her. Soldat 1, das geht in Ordnung, es sind seine Leichen. Ohne ihn wären sie nicht hier. Und er zählt nach, er ist filzig. Kameradschaft gibt es nur bei uns. Willst du wirklich nichts essen? Hinter Napoleon ist Cäsar aufgetaucht, grünes Gesicht, die Toga blutig und durchlöchert. Der Grüne hinter ihm ist Cäsar. Der hat sein Fett, 23 Löcher. Soldat 2, wenn du den Arsch nicht mitzählst, lachen. Soldat 1, er lebt vom Fechten. Seine Leichen hat er auf Sperrkonto, die Schlachtfelder liegen zu tief. Soldat 3, warum hat er sich nicht eingeteilt, der Macaroni? Soldat 1, manchmal lässt Napoleon ihm ein Bein ab. Lacht oder einen Arm, wirft Cäsar den abgenagten Arm zu. Bei uns braucht keiner zu hungern. Cäsar nimmt den Arm auf und verschwindet im Schneetreiben. Der junge Soldat läuft schreiend weg. Soldat 3, der kommt wieder, der Kessel ist dicht. Immer mehr Soldaten taumeln und kriechen auf die Bühne, fallen, bleiben liegen. Dann treten überlebensgroß in verrosteten Harnischen die Nibelungen Gunther, Hagen, Volker und Gernot auf. Gunther auf den Toten herumsteigend, Simulanten, Drückeberger, Defätisten, feiges Pack. Volker, die glauben, wenn sie verreckt sind, haben sie alles getan, was von ihnen verlangt werden kann. Hagen, höhnisch, die glauben, sie haben es hinter sich. Gernot, die werden sich wundern. Gunther, nehmt eure Schwerter auf, ihr Nibelungen, die Hunnen kommen wieder, Gott mit uns. Die Nibelungen bewaffnen sich mit Leichen und Leichenteilen, und werfen sie brüllend auf imaginäre Hunnen, sodass ein unregelmäßiger Wall aus Leichen entsteht. Gunther, sieh, Attila, die Ernte unserer Schwerter. Die Nibelungen setzen sich auf den Leichenwall, nehmen die Helme ab und trinken aus ihren Hirnschalen Bier. Gernot, immer dasselbe. Die anderen sehen ihn an, empört. Gernot, ich sage nicht, dass ich nicht mehr mitmachen will, aber worum geht es eigentlich? Volker, hast du Siegfried schon vergessen, den die Hunnen im Odenwald? Hagen hebt seine Hirnschale, Rache für Siegfried. Gunther und Volker ebenso, Rache für Siegfried. Gernot zu Hagen, aber ich habe doch selbst gesehen, ich meine, das weiß doch jeder, dass du ihn. Gunther, wir alle haben gesehen, wie Hagen den Speer aus der Wunde zog, mit dem die Hunnen aus dem Hinterhalt unseren Siegfried. Gernot, ich habe gesehen, wer den Speer geworfen hat. Gunther, er war ein Verräter. Gernot, wer? Gunther, Siegfried. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen. Man soll der Jugend ihre Illusionen lassen, solange es irgend geht. Jetzt weißt du es. Gernot, ich weiß immer noch nicht, warum wir uns hier mit den Hunden herumschlagen. Volker, bist du ein Hunde, dass du zum Kämpfen einen Grund brauchst? Hagen, weil wir aus dem Kessel nicht herauskommen, darum schlagen wir uns mit den Hunden herum. Gernot, aber wir brauchen doch nur aufzuhören und es gibt keinen Kessel mehr. Gunther, hat er aufhören gesagt? Volker, er hat es immer noch nicht gelernt. Hagen, der lernt es nie. Gunther, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, er ist kein Hunde. Volker, wir werden ihn schon hinbiegen. Hagen, jedenfalls müssen wir jetzt anfangen, Zeit ist Geld. Die drei stehen auf, bewaffnen sich und gehen auf Gernot zu, der springt auf. Gernot, ich will nicht jede Nacht sterben, ich finde das langweilig. Es macht mir keinen Spaß. Ich möchte auch mal etwas anderes machen. Das mit den Frauen zum Beispiel, ich habe vergessen, wie es heißt. Hagen, höhnisch, er hat vergessen, wie es heißt. Volker, das ist die Jugend von heute, sie hat keine Ideale mehr. Gunther, was meinst du, wozu deine Mutter dich geboren hat? Wir werden es so lange üben, bis du es im Schlaf kannst. Die drei Nibelungen schlagen in einem längeren Kampf den vierten in Stücke. Dann masturbieren sie gemeinsam. Volker, ich möchte auch mal etwas anderes machen, das mit den Frauen zum Beispiel, ich habe vergessen, wie es heißt. Die Nibelungen lachen. Hagen, ich weiß schon nicht mehr, was das ist, eine Frau. Ich glaube, ich würde das Loch nicht mehr finden. Die Nibelungen lachen. Gunther, der Krieg ist Männerarbeit. Jedenfalls geht das Geld jetzt nur noch in drei Teile. Das Loch im Kessel werden wir schon finden. Die Nibelungen lachen. Volker stimmt seine Geige. Gunther, lass deine Geige aus dem Spiel. Ich kenne deine Tricks. Er will uns weich machen mit seiner Gesangsnummer. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Und dann haut er ab und reißt sich die Sora allein unter den Nagel. Hagen, besser, wir machen ihn gleich fertig. Gunther, los. Bewaffnen sich. Volker, Kameraden. Die anderen schlagen ihn in Stücke. Gunther, jetzt sind es nur noch wir beide. Hagen, einer zu viel. Schlagen einer den anderen in Stücke. Einen Augenblick Stille, auch der Schlachtlärm hat aufgehört. Dann kriechen die Leichenteile aufeinander zu und formieren sich mit Lärm aus Metall, Schreien, Gesangsfetzen zu einem Monster aus Schrott und Menschenmaterial. Der Lärm geht weiter bis zum nächsten Bild.